herzlich willkommen zum Uncast Episode 207. Diesmal ist natürlich die Google I.O. im Vordergrund, ganz klar. Das Nonplusultra dieses Podcast und der Tech-Woche an sich. Also gab es eigentlich kein größeres Ereignis, ganz klar. Und deswegen, weil es viel zu reden gibt, ich komme gleich dazu. Google I.O. 2014, schöne Präsentation wieder. Ich war wirklich überrascht. Das Intro, ja, das hier gebracht wurde, und die Show, die hier gemacht wurde auf der Google I.O., das war eigentlich fast besser als die ganzen Inhalte dieser Show. Unbestreitbar ein Fest für Entwickler. Und deswegen auch der Titel der Sendung heute. Entwicklung ist langweilig. Entschuldigung. Ja, ist tatsächlich so. Als Außenstehender ist Entwicklung langweilig. Ja. Für die Entwickler war das, wie gesagt, ein Festessen, was alles gezeigt wurde. Und da wäre zum Beispiel Android L. Ja, Android L, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also, im Prinzip ein neues Android designtechnisch. Ja, und zwar nur designtechnisch. Sieht ganz anders aus. Ich sag immer gern so dazu, dass die Pseudo-3D-Layers, ja, wie dieser Matthias Duarte gesagt hat, an Papier und Tinte angelehnt. Übrigens hat noch jemand das Verlangen gehabt, Matthias Duarte den Bart abzurasieren. Also ich habe die ganze Kino überhaupt gedacht, Mensch, jetzt so ein Rasierapparat. Na, egal. Auf jeden Fall, am Anfang kam so ein Raunen auf und schon ein Jubel, als hier so ein paar Animationen abgelaufen sind und dieser Duarte erklärt hat, warum, also wie natürlich es doch ist hier mit diesen, also diesen 3D-Staben, und schon haben die angefangen zu jubeln, und der Jubel ist dann je abgebrochen, als dann gezeigt wurde, was wirklich damit gemeint war. Also keine richtige 3D-Darstellung, ja, wo man jetzt zum Beispiel ein Display braucht, wo man eben eine richtige 3D-Ansicht hat, so wie zum Beispiel beim DS, Nintendo DS oder ähnlichen Geräten, ja, gibt ja auch jetzt schon große LCD-Fernseher, die diese 3D-Darstellung ohne Brille möglich machen, ja. Und dass es sowas wäre, nein, als es dann herauskam, dass es, naja, so ein 3D-Layer, Pseudo-Design, ja, eben sein sollte, da hat der erstmal wieder ganz abgeebbt. Man hat gemerkt, dass die Entwickler da enttäuscht waren, so erstmal. Doch dann hat man gesehen, wie schön und gut das Design auch war. Ja. Also ich finde, das ist schon ein toller Ansatz. Das mit dem Papier und Tinte, das kann man durchaus gelten lassen. Ja. Vom Ansatz her, weil wenn man sich überlegt, wie man denn natürlicherweise mit solchen, ja, Zetteln, sage ich mal, umgeht, ja, dann dann ist das schon richtig so. Und wenn man das dann auch optisch so sieht, wie sich dann zum Beispiel die Animationen, diese Zettel bewegen etc., dann stimmt das auch überein. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin ja da so ein Verfechter von der Theorie, dass eben die psychologischen Komponenten eine wichtige Rolle spielen bei der Bedienung. Das merkt man zum Beispiel dann, wenn man jetzt irgendwo draufdrückt und es gibt keine Reaktion. Ja, das ist, das verarbeitet unser Gehirn nicht so richtig. Man erwartet, dass dann irgendwas passiert. Ein Klicken, also ein Ton oder ein Aufblitzen oder eben dass etwas nachgibt, wenn man drauf drückt, ja, wie zum Beispiel eine Taste, ja, da muss ein Feedback kommen, ja, und bisher hat man sich offenbar da keine so großen Gedanken gemacht, wie das Feedback denn auszusehen hat, damit es auch wirklich von Otto Normalverbraucher logisch zu verarbeiten ist. Ja. Und da hat man jetzt große Fortschritte gemacht mit diesen Animationen, ja, wie wenn man zum Beispiel eben einen Button drückt, ja, einen Knopf drückt, dass eben dann die Animationen dem Erwarten, was das menschliche Gehirn erwartet, auch stimmt, ja, dass dem entspricht. Und das kann durchaus dazu führen, dass man eine ganz, ganz tolle, intuitive Bedienung bekommt, ja, Mit dem Design an sich, da gibt's sicherlich genug Möglichkeiten, darüber zu diskutieren, ob das jetzt so richtig ist oder eher falsch ist. Ja, ganz klar, beispielsweise dieser Punkt, den man da anwählt, ich habe das schon bei Google Plus sieht man das auch, der dann quasi über den Posts drüber schwebt, wenn man dann eine neue Nachricht schreiben will, der ist meiner Meinung nach komplett unlogisch. Ja, das gibt's nicht. Ja, und ich kann mir auch keine Situation in der Natur vorstellen, wo so etwas wäre. Ja. Deswegen denke ich, kann man sicherlich da auch geteilter Meinung sein, was insgesamt die Bedienung dann betrifft. Aber die Animationen, die sind stimmig, die stimmen mit dem überein, was eben dazu führen kann, dass die Bedienung an sich schon mal relativ intuitiv erfolgt. Wenn das mit diesem Schreiben-Button da noch wieder geändert wird, ist es alles okay. Ja, vieles, was angekündigt wurde und gezeigt wurde bei Android L, was übrigens schon in einer Testversion für Nexus 5 und Nexus 7 erhältlich ist, durchaus sehr erfreulich. Ja, muss man sagen, manches ist einfach auch fragwürdig. Beispielsweise die neuen Entsperrmodis. Ja, dass man zum Beispiel das Gerät entsperren kann mit einer Smartwatch. Da komme ich später nochmal dazu. Ja, also das ist auch so ein heikles Thema bei mir. Also die Smartwatches, die kann man dann zum Beispiel nehmen dafür, um das Gerät zu entsperren. Das heißt, wenn man seine Uhr anhat und man nimmt das Gerät in die Hand, dann braucht man gar keinen Entsperrcode mehr einzugeben. Man schaltet es einfach an und dann ist es entsperrt und fertig. Ja, sehr schön, sehr bequem. Ja. Und erstmal denkt man, oh, das ist ja super. Auch weitere Entsperrmodis, die da gezeigt wurden, sind dann sehr fraglich. Auch die Notifications auf dem Lockscreen sind meiner Meinung nach unbrauchbar, weil ich möchte eigentlich nicht haben, dass jeder, der mein Handy in die Hand nimmt, hier die Notifikationen sehen kann, die Benachrichtigungen, und die auch in auszugsweise lesen kann, ohne dass er vorher den Code eingeben muss. Das geht nicht. Warum ich sage, dass die Entsperrmodis unsicher sind. Ich sage klipp und klar, dass die unsicher sind. Das ist einfach deswegen so, wenn man von jemand das Handy, sagen wir mal, abgenommen bekommt, befindet man sich normalerweise ja noch in der Nähe. Und damit kann derjenige das auch entsperren. Klar, wenn man es geklaut kriegt, nicht. Aber gerade im Hinblick auf Datenschutz, und so muss man schon sagen, wenn irgendein Polizist, ja, einem anhält, dann hat er nichts auf seinem Handy zu suchen. Und deswegen hat man einen guten Code drin normalerweise, den man so nicht knacken kann, und den muss man auch nicht rausrücken, den Code, ja. Wir dürfen das noch. Das Ganze kann man gleich vergessen, ja, wenn so eine Entsperrung mit Smartwatch möglich ist. Zumal auch, wie gesagt, alles, was entsperren kann mit physikalischen Dingen, ohne dass man zusätzlich noch einen Code braucht, den man nur im Kopf hat. Ja. Ist das also schon mal sehr fragwürdig. Kann man also relativ einfach knacken. Zumal auch dann, das wird sicherlich der Chaos Computer Club noch genauer untersuchen, diese Entsperrcodes, die Entsperrtokens, die übermittelt werden, sicherlich auch nachempfunden werden können. Denke ich mal. Gut, also so viel zu dem, also der Entsperrmodi ist und die Benachrichtigung, die so groß in den Vordergrund gedrückt wurden, das ist für mich also eher abschreckend gewesen. Schön hingegen, sehr gut finde ich, dass das endlich auf diesem Art basiert, ja, und nicht mehr auf dem alten Dalvik. Ja, das finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite ist Art eigentlich auch nur Dalvik 2.0, wenn man so will. Ja. Oh, ja, jetzt nicht hauen, aber ich denke, so allgemein kann man das sagen. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass in der neuen Generation der Entwicklung die Sprache eher weg von Java geht, mehr auf zum Beispiel Python oder ähnliches. oder auch die Programmiersprachen, die jetzt von oder die Programmiersprache, die von Google entwickelt wurde, das Go beispielsweise, das wäre eine Sache gewesen. Stattdessen wird jetzt wieder mit so einem, ja, mit so einem Dalvik rumgemacht, ja, mit so einem neuen Dalvik, ja, und also da, das war ein bisschen unzufrieden. Allerdings, das muss man zugute halten, ist die Effektivität von Art sehr, sehr gut. Ja, es wurde auch auf der Keynote gezeigt und da wurde auch klar, dass man hier einiges erwarten darf, was Leistungsfähigkeit betrifft von dem Ganzen und dass Entwickler die Programme gar nicht speziell anpassen müssen. Ja, und dennoch einen Geschwindigkeitsschub bekommen können. Und das ist doch mal ein Wort, vor allem für die Entwickler. Hier, du brauchst nichts zu machen und trotzdem wird deine App besser, schneller. Super, oder? Genau das ist übrigens auch, wurde auch versprochen mit dem Design, dass die Entwickler hier nicht großartig hier ihre Anwendungen umschreiben müssen, sofern sie sich, und das habe ich immer wieder gesagt, an die Android-Guidelines halten. Wer natürlich seine eigene Amateuroberfläche zusammengezimmert hat und sich und überhaupt keine Elemente von dem richtigen Android nutzt, ja, bei dem wird die App auch nicht anders aussehen als zuvor. Vielleicht sogar noch mit Problemen behaftet sein. Aber derjenigen, der eben die Schaltelemente, und die Guidelines von Android benutzt hat, der wird sehen, dass jetzt seine App dann unter Android 11 fantastisch aussieht. Und das ist doch ein Riesenargument. Also die guten Entwickler werden hier deutliche Vorteile bekommen durch Android L und auch durch die Umstellung von Art. Und von daher aus Entwicklersicht einen riesigen Beifall für das, was Google hier wieder vorgestellt hat. Aus Konsumentensicht ist der Beifall meiner Meinung nach wird spärlich ausfallen. Ja. Der Schritt hin von Technik zum Design, ja, da muss sich Google erst noch beweisen, wie das läuft. Eine Design Company haben wir schon, ja, da ist dann oftmals die technische Seite zum Haare raufen. Und jetzt sollte man hier doch vermuten, okay, das ist ja alles schön, hier die technische Seite ein bisschen mehr technisch orientiert und auf der anderen Seite ein bisschen mehr design orientiert, ist alles wunderbar, ja. Jetzt versucht eben Google hier auch so ein Design-Klitsche, sage ich mal, zu werden, offenbar. Und das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, das gefällt mir nicht ganz so gut. Da werden dann viele technische Aspekte in den Hintergrund gestellt, des Design-Willens. Und das finde ich nicht toll. Ich bin kein Design-Freak, ja, sondern Technik-Freak. Ja. Und deswegen, ja. Ob das jetzt denn dem normalen Konsumenten, was da eben jetzt dem vorschwebt oder was da zum Erfolg führt, das wird sich noch zeigen. Normalerweise ist es bei den, ich sag's heute des Öfteren wahrscheinlich noch, den Otto-Normalverbrauchern, dass es gleichbleibend ist. Ja? Jemand, der iOS gewöhnt ist, der findet Android in der Regel schlimm. Außer er ist ein bisschen technisch orientiert, dann sagt er, das ist ja logisch. Ja, super. Genau wie viele Windows-User absolut sagen, Windows kann ich am allerbesten bedienen, ja, weil sie das auch tatsächlich am allerbesten bedienen können. Ja, die haben das vielleicht schon seit Jahren. Und jetzt kriegen sie ein System, das vielleicht viel, viel besser ist vorgesetzt, ja, sei es jetzt Linux oder iOS, ja, und auch designmäßig dann viel logischer zu bedienen ist, ja, auch da ist Linux weit, weit vor Windows mittlerweile, und natürlich auch macOS ist weit, weit vor Windows. Und dann sitzt man die Leute vor diesen Maschinen und die verstehen nur Bahnhof. Ja, ein Mac-User kann sich das gar nicht vorstellen, wo das alles so viel einfacher ist, dass man einen Windows-User davor sitzt und sagt, okay, wo ist meine Start, wo ist mein Startbutton? Ja, wie soll ich denn die Programme starten? Das geht doch gar nicht. Und so weiter, ja. Ich glaube das nicht, das ist unglaublich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und jetzt ist dann die Frage, diese Umgewöhnung, bringt das wirklich Vorteile, oder nicht? Ja. Also, es ist ja nicht so, dass sich Android schlecht verkauft. Auch das wurde gezeigt in der Keynote. Ja, verkauft sich wie geschnitten Brot. 1 Milliarde aktive Nutzer 30 Tage im Monat. Ja, also das heißt nicht, also Nutzer, einmalige Nutzer Android verkauft, ja, so dass zum Beispiel jemand, der jetzt ein HTC One hat, ja, das liegt in der Schublade. Entschuldigung, ich meine, ich meine, na, ein HTC Desire, oh Mann, ein HTC Desire und jetzt ein HTC One hat, das Desire liegt in der Schublade, ja, wird aber gezählt. Das ist nicht mehr, sondern es würden nur Geräte gezählt, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren. Ja, und da ist es über 1 Milliarde Geräte. So. Und da kann man ganz klar sagen, dass hier Android keine Not hat, hier Benutzer jetzt auf Teufel komm raus irgendwoher zu bekommen. Ja. Und was, wie reagieren jetzt die Nutzer, die eben hier dieses gewohnt sind? Ja. Also die Firmen, die ihr eigenes Süppchen kochen mit TouchWiz beispielsweise, also Samsung mit TouchWiz oder HTC One mit Sense, ist auch die Frage, ob die überhaupt dieses Android L berücksichtigen werden, großartig, ja. Oder ob das eben nur dann wie das Holo im Hintergrund quasi verpflichtend mit installiert werden muss und dann eben für die Apps, die offiziell von Google sind und für einige andere Entwickler und die anderen Apps vom Hersteller, die funktionieren dann eben so wie gewohnt im TouchWiz und so weiter. Dann hätten wir aber wieder ein gesplittetes Design, so wie es jetzt auch ist teilweise und vielleicht noch ausgeprägter, weil dann ist ein Design sehr stark ausgeprägt, nämlich das Android L und das andere Design ist sehr stark ausgeprägt, nämlich das, was die Firmen draufklatschen und schon haben wir zwei konkurrierende Designs, die auffallend sind. Ja, und ich weiß nicht genau, ob das so optimal ist. Also ihr seht, es ist nicht einfach und es wird überhaupt ja nicht so einfach werden mit der Umstellung von dem Ganzen, denn auch die Umstellung von auf Art kann bei einigen Entwicklern sehr, sehr langwierig sein oder gar nicht erfolgen. Ja, es wird sicherlich einige alte Programme geben, die jetzt schon gar nicht mehr gewartet werden. Die werden auch nicht mehr laufen dann, ja, weil die Entwickler sich da keine Zeit dafür nehmen, keine Lust mehr haben oder sonst irgendwas da dran zu machen. Das kann man auch wieder positiv sehen, aber insgesamt gesehen wird es eine große Umstellung werden für die Gesamtheit von den Apps. Ja, wie gesagt, die Entwickler, die ihre Programme gut programmiert haben, die ihre Apps gut gemacht haben, die werden hier kaum Arbeit haben oder sogar teilweise gar keine Anpassung notwendig haben. Andere wiederum, das hat man gesehen, man konnte ja testweise Art bereits installieren, ja, oder nutzen. Und da konnte man dann sehen, dass es doch einige Programme gibt, die damit nicht zurechtkommen und einfach nicht liefen. Ja. Also aufpassen. Ne? Dann ein weiterer Punkt, was so gegen Ende seltsamerweise erst groß in den Mittelpunkt gerückt wurde, und zwar die Sicherheitsupdates via Google Play Services. Da hat Sundar Pichai gesagt, dass hier ja, Sicherheitsupdates sehr viel schneller kommen können jetzt in Zukunft, weil die dann über dieses über die Google Play Services ausgeliefert werden. Da stellt sich doch aber ganz klar die Frage, ja, wie soll denn das funktionieren? Man hat ja Sicherheitsupdates, die erfordern oder die meisten erfordern, dass eben zum Beispiel eine Firmware gepatcht wird. Also wenn da Lücken drin sind, Sicherheitslücken, ich sage jetzt zum Beispiel mal, auch wenn das jetzt vielleicht nur ein weniger wichtiges Beispiel ist, aber das OpenSSL beispielsweise, ja, dass das, wenn da ein Bug drin ist, dann muss man das impatchen. Das geht nur mit Firmware-Update. Jetzt ist die Frage, wie soll das gehen über die Sicherheitsupdates über Google Play Services? Das ist nur für Apps interessant. Also wenn Apps Lücken haben, ja, dass da gepatcht wird. Dazu zählen natürlich auch die die Apps wie zum Beispiel Gmail, da die ja jetzt auch über den Play Store zu beziehen sind und quasi Software installieren, ja, und nicht irgendwie in der Firmware sitzen. Aber Probleme, die in der Firmware sind, die kann man so nicht patchen. Ja. Da wäre ein komplett neues Design notwendig, wie die Updates verteilt werden, die Firmware verteilt wird und wie die dann, also es wäre theoretisch möglich, dass man eine Firmware patchen kann, ohne dass man jetzt irgendwie was neu installiert. Das wäre durchaus, oder hier flasht, ja, das wäre durchaus möglich. Aber dazu müsste das ganze Konzept erneuert werden. Und das sehe ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen und das glaube ich auch nicht und das wurde auch so nie gesagt. Also von daher wird es sich auf Apps beschränken, diese Sicherheitsupdates. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass das dann so als Antwort quasi genommen wurde von der auf das, was ja aus Cupertino gesagt wurde, dass also Android unsicher wäre. Ja. Also das ist natürlich Quatsch, aber als Antwort die Sicherheitsupdates via Google Play Services ist fehl am Platz. Das ist nicht das, was wirklich wichtig ist. Ja, also gut. Dann der nächste Hammer war Android One. Ja, so viel möchte ich gar nicht dazu sagen, aber Android One für, man sagt es so schön, Emerging Markets. Ich bin mal ganz gemein und sage für arme Länder. Ja. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, weil diese Länder, die an der technologischen Schwelle gerade stehen, die sind sehr wichtig für den zukünftigen Markt. Ja. Indien beispielsweise. Ja. Da werden Geräte benötigt, die günstig sind, ja, aber dennoch eine gewisse Anforderungen erfüllen. Und Smartphones, gerade in die Regionen, wo jeder ein Handy hat, ja, und Indien gehört dazu, also Handys sind da sehr weit verbreitet, nicht jeder, aber sie sind sehr, sehr weit verbreitet, ganz klar, auch wegen der Infrastruktur des Festnetzes, ja. Und aber da dann Smartphones zu etablieren im großen Stil, das wäre ein riesen Fortschritt für die Menschen dort, aber auch natürlich für die Kassen von Google, ganz klar. Apple will ja auch reindrängen, ja, China, Indien, ja, wobei China jetzt nicht unbedingt als Schwellenland bezeichnen will, aber es gibt halt auch da viele Menschen, die sich eben ein normales Smartphone mit normalen Preisen nicht leisten können. Die Chinesen haben sehr viele günstige Smartphones schon, von daher hat sich das Problem dort eigentlich schon fast erledigt, aber Indien beispielsweise, Afrika ist sehr stark zu nennen. Für die Afrikaner beispielsweise in vielen Regionen wäre ein Smartphone ein Segen, ja, wenn sie dort Zugang hätten zu Informationen, denn auch dort ist natürlich das Problem mit der Infrastruktur ganz, ganz groß und da ist ein Handy ein Segen ohne Ende. Und wenn dieses Handy dann sogar noch Internet empfangen kann, wenn auch nur langsam, ja, LTE ist nicht unbedingt weit verbreitet, ja, aber dort kann man sich dann wichtige Informationen holen und hat auch eine Verbindung zur Außenwelt und kann dann ganz wichtige Sachen machen. Also für die Leute ist das ungleich wichtiger als für uns. Ja. Wir spielen vielleicht hier Angry Birds oder sowas, aber das ist das vielleicht sogar ein riesen Schritt wichtig. Deswegen wurde das Android One Projekt eben ins Leben gerufen. Smartphones unter 100 Euro mit vernünftigen technischen Daten. Ja, das ist ja das Problem. Beispielsweise wurde hier gezeigt, dass Micromax mit Dual SIM Card, SD-Karten-Slot, also auch da ist, das ist wichtig für die Menschen in diesen Ländern, dass auch hier vom Speicher her SD-Karten, das ist wichtig. 4,5 Zoll Bildschirm und ein FM-Radio. Auch das ist wichtiger, als man denkt, ja, in dem Fall und sehr nützlich für viele Leute. Und das dann eben für unter 100 Dollar. Ja, und das ist ein großer Schritt. Ja. Also das wird noch interessant werden, denke ich, mit dem Android One. Aber wir werden wahrscheinlich nicht viel von diesen Android One-Geräten sehen, weil sie auch nicht für uns gedacht sind. Ja. Wir haben genug Kohle. Ja. Wir können ein paar hundert Euro auf den Tisch legen. Wieder mal dort ein paar hundert Euro und wieder mal dort ein paar hundert Euro, zum Beispiel für Android TV. Genau, das war auch wieder ein Hammer. Android TV, oh, eine klare Linie, aber mit Hardware würde vermisst. Ich war baff. Man zeigt ein Produkt, ja, was es alles kann, hat aber das Produkt nicht. Ja, also man zeigt, wie das Produkt funktioniert, was möglich ist, was man machen kann damit. Ja, also wie dieses, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, also man hat gezeigt, dass man zum Beispiel ja, wie bei Amazon Prime, also Videos natürlich anschauen kann, Video on Demand natürlich, ja, das Schlagwort, das für mich das so alt ist, dass es schon fast wieder, ja, also heute sagt man dann Streaming-TV, das hört schon wieder besser an, ja. Und im Prinzip ist aber nichts anderes. Und das funktioniert schön, ja, dann hat man auch gesehen, wie die Integration ist, zum Beispiel auch mit Chromecast. Das ist vielleicht noch das Interessanteste. Ja. Und dann kam man auf einmal so langsam aber sicher zum Kern der Sache. Ja. Nämlich, also die Bedienung erfolgt übers Android-Gerät. Und das finde ich auch zum Beispiel sehr gut, wer ein Tablet oder Android-Gerät hat, das finde ich, das ist absolut super. Geht übrigens sogar mit iOS, ja, zu steuern. Also Google hat da schon dran gedacht. Nur dann kam es auf die Hardware. Ja, welche Hardware? Genau. Es soll mit Sony beispielsweise Abkommen geben, dass hier das Android TV in die TV-Geräte eingebaut werden. Ja. Später sollen dann eben solche Boxen, es sollen es Boxen geben, ja, also so Set-Top-Boxen. Und da weiß man noch nichts. Ja, da weiß man großartig noch nichts davon. Man hat zwar sogar für die Gaming-Funktionen bei Android TV, ja, was gezeigt, wo eine Unreal 4 Engine drauf läuft, ja, eine beeindruckende Grafikdemo, ja, aber konkret hat man keine Hardware gezeigt. Und ich weiß nochmal, das ist eine Entwicklermesse. Ja, und auch da lagen dann die Schwerpunkte wieder, die API für Android TV, was möglich ist mit Android TV und wie eventuell die Entwickler das ausnutzen können. Nur, auch hier wieder, der Konsument, der auf der ganzen Welt geschaut hat, egal ob Google I/O eine Entwicklermesse ist oder nicht, die ganze Welt hat auf die Google I/O geschaut. Ich habe auf den Mainstream-Medien mehr darüber gelesen als auf manche Technikseiten. Ja. Und da muss man sagen, enttäuschend. Extrem enttäuschend. Ja. Also die Verbreitung, gerade wegen den Hardwareherstellern, die darf sehr stark bezweifelt werden, ob das ein großer Erfolg wird. Weil das mit diesen Integrierten im Fernsehen, das interessiert ehrlich gesagt kaum jemanden. Ja. Und das ist genau das Problem. Statt dass man eine super tolle, schöne, klasse Set-Top-Box, ja, vielleicht wäre da mal ein gutes Design wichtig gewesen, ja, vielleicht sowas wie ein zweiter Nexus Q, ja, zum vernünftigen Preis, ja, und das mit Android TV, ja, Stöpsel rein hinten in den Fernseher und schon hat man ein super Erlebnis mit Android TV. Nix. Nix, der Konsument wurde hier im Regen stehen lassen. Ja, Android TV, wie soll ich das überhaupt benutzen? Ja. Die Integration mit Chromecast, auch das dürfte für viele Irritationen sorgen. Ja. Denn das bedeutet nicht, dass man jetzt einen Chromecast in den Fernseher stecken kann und da hat man Android TV. Bei weitem nicht. So ist es nicht. Ja, das braucht spezielle Hardware, um das nutzen zu können. Die Integration mit Chromecast, dass man dann eben YouTube-Videos über den Chromecast abspielen kann, das haben wir ja heute schon. Ja, also, da muss man erst mal abwarten, wie das wird. Auf jeden Fall verwirrt es ja schon die Leute, die quasi hier als Entwickler dort waren. Die hatten sich schon gefragt, wie soll denn das gehen? Ja? Und wie soll das konkret aussehen? Ja, die Rufe gab's. Ne? Gut, also deswegen kann ich auch nicht mehr zu Android TV sagen, außer dass es wieder eine neue Nische ist. Ja, noch eine Nische mehr. Wir haben jetzt Prime TV, Amazon Prime TV, in den USA Fire TV, sogar mit Set-Top-Box also. Ja, ein richtiges hardwaremäßiges Produkt. Wir haben das Apple TV schon seit geraumer Zeit. Ja, wir haben hier auch so die PS3 beispielsweise, die auch als Streaming-Plattform zum Beispiel für Amazon Prime und für andere Dienste genutzt wird. Wir haben die Xbox One und die Xbox 360. Und es teilt sich alles so auf diese verschiedenen Lösungen. Und jetzt kommt Google mit Android TV und hat noch nicht mal eine Hardware-Lösung dafür. Zumindest keine zum Zeitpunkt der Vorstellung. Wie gesagt, die sollen kommen, die Set-Top-Boxen, aber wie die aussehen, was die leisten, ob alles so gut sind, wie die vorgeführt wurde mit der Unreal 4 Engine, ja, und so weiter, man weiß es nicht. Ich, wie gesagt, nochmal, ich weiß, es ist eine Entwicklungsmesse, da werden normalerweise keine fertigen Konsumentenprodukte vorgestellt, aber das ist das, was die Welt erwartet. Und jetzt heißt es, Google bringt Android TV ohne Plan. Und wie gesagt, ein Nischenprodukt wird es auf jeden Fall bleiben. Ja. Mit Google TV hat ja Google schon mal einen auf den Deckel bekommen. Ja. Und ja, im Prinzip kann man auch sagen, Apple hat auch einen auf den Deckel bekommen, ja, wobei Apple TV schon seine Verbreitung gefunden hat. Ja, nur nicht in dem Ausmaß, wie sich das Apple vielleicht vorgestellt hätte. Ja, dass in jedem Haushalt ein Apple TV ist. Und die Erfahrung wird sicherlich auch noch Amazon machen, wobei da der Preis und das Angebot natürlich für die Leute, die im Amazon-Ökosystem verankert sind, schon sehr, sehr verführerisch ist. Aber für Android TV sehe ich da überhaupt keine Angriffspunkte und deswegen wieder ein Nischenprodukt. Ja. Dann Android Auto. Tja. Ihr wisst, ich habe schon öfters drüber geredet, über die Integration von Android im Auto, dass das also sehr, sehr wichtig ist und erforderlich ist. Ich benutze ja auch Navigation nur schon, also schon seit vielen Jahren, nur über die Smartphones, über Androids, Google Maps und jetzt auch über das OSM Maps and Navigation, OSM End, nennt sich das, Maps and Navigation, übrigens sehr, sehr gut. Kommt auch leider diese Folge wieder nicht dazu, aber ich verspreche, nächste Folge wird's ein großes Thema werden. Ja, und jetzt darf man mal gespannt sein, wie das abläuft, habe ich mir so gedacht. Und dann wurde es gezeigt am Bildschirm. Und dann war mir sofort klar, dass das ganze Konzept ein großes, großes, großes Problem hat. Und das sind die Autohersteller und die Verbreitungsart. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ein System, eine Lösung gibt, die sich darauf konzentriert, dass ein bereits vorhandenes Gerät, wie zum Beispiel ein Smartphone, heute mit den 5 Zoll Bildschirmen eigentlich kein Thema mehr, oder Tablet sogar, dass hier ein Android-Gerät quasi als Basis genommen wird, für die Verwendung im Auto. Beispielsweise ein, vielleicht sogar ein spezielles Android-Gerät, ja, Android-Tablet, das speziell angepasst ist an die Auto, oder an die, oder mit Autosoftware angepasst ist, ja, die eben verschiedene Sachen ermöglicht, wie zum Beispiel nahtlos integrieren in die Bluetooth-Systemanlage vom Auto oder Anschluss an Verstärker für die Soundausgabe ans Autoradio oder beziehungsweise sogar vielleicht direkt an die Boxen, ja, über einen kleinen Verstärker beispielsweise. Und hier auch, dass dann Einbaukonzepte vorgezeigt werden, wie das dann gemacht werden kann und dass man die Autos auch nachrüsten kann damit. Ja. Also quasi ein Tablet fürs Auto, speziell angepasst, mit speziell angepasster Software und Hardware. Das geht von der Halterung los, ja, bis zur bis zu den Anschlüssen eben. Ja. Und dann kam die Ernüchterung. Es wird ein Bild, also die Oberfläche wird auf das vorhandene, eingebaute System projiziert oder aufgespielt sozusagen, eingeblendet, überblendet, ja, je nachdem, wie man es sagen will. Also man verbindet quasi dann sein Android-Gerät mit dem im Auto verbauten System, ja, und sobald man das Handy anschließt oder das Tablet, erscheint dann die Oberfläche, eine spezielle Android-Oberfläche auf dem Gerät, das eingebaut ist im Auto. Aber das ist, die Oberfläche wird nicht von dem Gerät zur Verfügung gestellt, sondern es ist die Oberfläche vom Handy quasi. Das wird gesendet an den integrierten Bildschirm. Mehr ist es eigentlich nicht, Touchscreen. Und dort kann man dann entsprechende Funktionen auswählen. So. Das bedeutet, man braucht ein Auto mit Touchscreen, der kompatibel ist mit diesem Android Auto System. Und das wird ein Problem für alle, die jetzt schon ein Auto haben. Also, herzlichen Glückwunsch, bei euch geht's nicht. Jawohl, so sieht's aus. Ihr wollt Android Auto haben? Dann ja, holt euch mal ein neues Auto. Die Chance, dass Autos zum Nachrüsten, also nachrüstbar sind, die Chance ist relativ gering. Ja, vielleicht bei ein paar extrem teuren Wagen, ja, dass da vielleicht der Autohersteller ein Auge zudrückt, ein Set anbietet, natürlich auch zu horrenden Preisen, dass es dann auch möglich ist. Ansonsten wird es nur bei neuen Autos dann eben der Fall sein. Erstaunlicherweise hat Google 40 Automobilhersteller zusammen getroffen, die, tja, in ein oder mehreren Modellen, ja, dieses Google Auto anbieten wird. Die ersten sollen Ende des Jahres bereits erscheinen. Ja, ich glaube von Audi, wenn ich das richtig weiß. Ja, die sollen das einbringen. Noch eine Marke, weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Und es sind schöne Marken dabei. Ja, Mazda beispielsweise, Mitsubishi, Audi, schon gesagt, Chevrolet, Alfa Romeo, Maserati sogar. Ja, sehr schön. Volvo, Seat auch, Renault. Ja. Nissan, also man denkt, die größten Marken sind drauf. Ja. Der größte Automobilhersteller der Welt, der fehlt aber. Toyota. Und genau da sieht man zum Beispiel, wo das Problem ist. Ja. Neu gekauft das Auto Toyota, ja, super toll, ja, vor allem in Kalifornien sehr beliebt, der Toyota Prius, ja. Denkst du, kannst nicht benutzen mit dem Google Auto, ja. So sieht's aus. Das wird ein herber Schlag für die Silicon Valley Fanatiker, ja, die dort rumkutschen. Aber die haben meistens auch Geld, dass sie sich dann ein neues Auto kaufen können. Im Gegensatz zu der Masse der Bevölkerung, für die wird Google Auto einfach in den nächsten Jahren nicht erreichbar sein. Ja, die werden es nicht nutzen können. Stattdessen haben sie ein Android-Gerät. Ja, und es ist genau dasselbe Problem, was es schon seit Jahren gibt, dass es keine vernünftige Integrationslösung fürs Auto gibt, die von Grund auf alle Probleme mal berücksichtigt. Ja. Und vielleicht gibt es ja noch etwas, was eben hier jetzt nicht berücksichtigt wurde, gezeigt wurde bei der Google I/O, dass man eben das genauso machen kann, wie ich das eben gesagt habe, dass man sagt, okay, hier, ich habe kein Auto mit so einem Auto-Screen, ja, mit so einem Google Autos, Android Auto-Screen, aber ich möchte es bitte nutzen, dann, okay, hier statt das zu übertragen auf das Dashboard vom Auto möchte ich das gern hier im Display haben und dann wird eine vernünftige Halterung eingebaut. Muss man natürlich auch wieder alles selbst machen, ja. Und dann kann man das zumindest so benutzen. Nur gesagt und gezeigt wurde in der Beziehung überhaupt nichts auf der Google I/O, was extrem enttäuschend ist. Und wie gesagt, wer also nicht vorhat, sein Auto, ein neues Auto jetzt zu kaufen wegen Google Auto, der wird eben da, ja, wohl enttäuscht werden. Und da sieht man eben die Schwäche, das grundsätzliche Problem bei diesem Google Auto, die Verbreitung. Das wird Jahre, viele Jahre dauern, bis ein nennenswerter Marktanteil von einem Google Auto erreicht wurde. Und deshalb nur, wenn zum Beispiel so ein Hersteller wie Toyota auch mitzieht. Ja. Bei uns ist Toyota nicht gerade der größte Hersteller, aber weltweit gesehen ist er der größte Hersteller von Autos, den es gibt und damit auch entsprechend aber Milliarden von möglichen Absatzmärkten. Ja. Habe ich Milliarden gesagt? Ja. Vielleicht. Auf jeden Fall zig Millionen. Ja, ja, ich tue gern sehr stark, ja. Ich meine, 6 Milliarden Menschen haben wir auf der, oder sind es mehr als 6 Milliarden? Ich glaube, 6 Milliarden sind es etwa. Wie viele Milliarden Autos gibt's da? Weiß nicht. In einigen Ländern gibt es pro Person mehr als ein Auto. 3, 4 sogar manchmal. Ja? Aber es ist ja nicht überall so. Deswegen weiß ich nicht, ob die Autos überhaupt schon die Milliardengrenze erreicht haben. Auf jeden Fall, Toyota hat so viel Millionen Wagen verkauft. Das ist einfach unvorstellbar. Und so ein Hersteller fehlt eben. Bei uns ist zwar VW und Audi natürlich weit, weit vorne, wenn man das sieht, aber eben nicht weltweit. Ja. Wir setzen uns gerne in VW rein, in VW Golf. Das ist in anderen Ländern oftmals ein, ja, nur noch ein sowas zum Grinsen. Ja, so, hey, ist das ein Auto? So, tut mir leid. Ja. Wenn du mal in den USA auf der Straße fahren, dann kommt so ein Dodge Ram, ja, da wird der Golf ganz, ganz klein, ganz klein. Gut, also Android Auto, auch wieder ein fragliches, eine fragliche, ja, Vorstellung, wie soll ich das sagen, ja, Vorstellung von diesem Systemprodukt, wie auch immer, und, wir werden abwarten müssen, wie sich das dann noch entwickelt. Ja, dann noch ganz kurz Uhren, wohin man schaut. Ich habe schon mal gesagt, Smartwatch ist nicht gerade meine Lieblingsgeschichte. Erschreckend, wie lange Google darüber gesprochen hat. 3 Modelle wurden hauptsächlich gezeigt. Das ist die Motorola Watch, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Dann von LG und von Samsung eine neue Galaxy Gear. Ich glaube, die heißt aber jetzt anders. Und vor allem natürlich Android Wear wurde gezeigt, die Oberfläche für die Uhren. Was imposant war, ja, also dieses Google Now Cards Design ist also richtig gut umgesetzt worden für diese Watches. Und man merkt, so langsam steigt die Begeisterung bei den Leuten. Bei mir bleibt es halt immer noch im Hintergrund, weil ich ziehe keine Uhr mehr an. Ja, das ist 2008, wann habe ich es? 2008, ja genau, habe ich es, glaube ich, abgelegt und seitdem keine mehr angezogen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich weiter so eine Uhr anziehen soll. Selbst jetzt mit einem 8,9 Zoll Tablet statt Handy, ja, hole ich lieber mal das Tablet raus, dann kann ich auch was Gescheites machen gleich damit. Ja. Das Einzige, was vernünftig ist, meiner Meinung nach, eben Notifications, die eben reinkommen, auf dem Display sichtbar sind, und damit man weiß, oh ja, das Handy hat eben gebimmelt, was war das? Ist das wichtig? Muss gleich das Handy rausnehmen? Nö, brauche ich nicht. Kann noch warten bis später. Okay, alles klar. Ja, das ist super, das ist okay. Wenn ich da nichts um den Arm haben müsste, ums Handgelenk, würde ich das vielleicht sogar nutzen. Ja. Wenn es mal in meiner Sonnenbrille eingebaut ist, dann nutze ich es gern. Das Weitere ist es natürlich das Problem, wie ich schon in der letzten Sendung mal gesagt habe, Google Now ist nur dann interessant, wenn man wirklich alle Google-Dienste auch intensiv nutzt. Wer denkt, nein, Standortposition gebe ich Google nicht preis, der kann gleich das vergessen. Da brauchst du, glaube ich, gar keine Uhr zu holen, damit kann er gar nichts mehr Vernünftiges anfangen, ja. Da muss alles aktiviert sein, da müssen alle Google-Dienste genutzt werden, da muss man Gmail nutzen, da muss man Google-Kalender nutzen, da muss man Google Maps nutzen, ja, und man muss die Standortfreigabe rausmachen und die Hosen runterlassen, ja, und 3 Kreuze machen und schreien Google, Google, Google, ja, und dann kann man damit auch was anfangen, ja. Und nicht, dass es schlecht wäre, weil dann hat man wirklich einige ganz tolle Vorteile. Ich habe es ja schon mal gesagt beim Google Now. Google Now, das habe ich auch lange, lange Zeit benutzt, ja. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Assistenzsystem für mich. Ja, da hat mich sogar an Sachen erinnert, wo ich wirklich, wo es wirklich schlimm gewesen wäre, wenn ich die vergessen hätte. Jetzt schwitze ich jeden Tag, ob ich auch nicht alles vergessen habe, ja, weil Google erinnert mich nicht mehr, weil ich die Google-Dienste so nicht mehr nutze. Ja. Und das hat also auch so einen riesen Nachteil, wenn man das nicht tut. Ja. Von daher wäre das natürlich jetzt der Zeitpunkt, wo man sich überlegt, soll man das jetzt wieder nutzen dafür? Wie gesagt, wenn es nicht am Arm wäre, an dem Handgelenk, dann würde ich es sogar nutzen. Aber das Riesenteil am Handgelenk wird auch designmäßig für viele Leute nicht mehr groß in sein. Heutzutage ist, wer heutzutage eine Uhr trägt, meistens nur noch als Schmuckstück, ja, und als Accessoire. Und das hier, das ist, naja, also da muss man schon ein besonderer Geschmack haben dafür. Keinen schlechten, aber einen besonderen, ja. Die einzige, wo da vielleicht noch interessant ist, ist die Moto Watch da, diese Motorola Watch. Und da kann man sagen, oh, das sieht noch mal was aus, auch wenn es ein bisschen groß geraten ist, aber natürlich, klar, ne? Muss doch groß sein. Mit dem kleinen, je kleiner Display, desto schlechter kann man es bedienen. Übrigens, die ganzen anderen Funktionen, die es da gibt, ja, was man da gezeigt kriegt, oder wenn ich da also Animationen sehe von bestimmten Firmen, App-Herstellern, wo eine Keyboard auf einer Uhr drauf ist, dann geht mir aber wirklich der Hut hoch. Kann man nicht nutzen, kann man vergessen, Ende Gelände, ja, unsinnig. Ja, wenn man sich damit abquält, dann muss man schon sadomasochistisch veranlagt sein. Ja? Also, dass man hier jetzt großartige Sachen damit macht. Ja? Ansonsten gut ist die Voice-Ansteuerung. Das ist eigentlich das einzig Vernünftige als Eingabemethode, ja, mit der Uhr, dass man eben auch Fragen bzw. Suchen oder andere Aktionen per Voice macht, nicht mit dem Fingern am Display. Aber das hat natürlich wieder wie immer das Problem, wenn man irgendwo ist, draußen im Freien, ja, da ist es laut und da kann man auch nicht hingehen und ja, ich weiß, man könnte es tun, aber man sollte es nicht tun, dass man dann zum Beispiel in der Straßenbahn auf die Uhr in seinem Handgelenk einschreit, ja, weil nebendran die Kiddies kreischen und vorne dran, es ist ein Luster, ja, und hinten dran wird gerülpst vom Saufen. Und man sitzt mittendrin und dann guckt man sein Handgelenk an und schreit so, wie ist das Wetter morgen in Frankfurt? Ja. Und dann, ja, wäre man wahrscheinlich besser woanders. Ja. Aber ihr seht schon, ich habe es jetzt alles überdramatisiert natürlich, ja. Aber ihr seht, wo das Problem ist. Die Spracherkennung ist für draußen im Freien nur bedingt möglich oder sinnvoll oder, sag ich mal, dezent, ja. Und der Rest ist eben schlecht zu bedienen und hin und her. Also ihr merkt, ich bin auch kein Fan von Smartwatches. Wenn ihr allerdings ein Fan von Smartwatches seid, dann sei euch gesagt, dass mit Android Wear was ganz Feines für euch kommt. Ja? Und da könnt ihr euch dann schon drauf freuen, eure leider doch recht teure Armbanduhr, ja, von Galaxy, von Samsung, LG oder von Motorola, dann mit diesem Android Wear hier zu nutzen und das wird Spaß machen, wenn ihr denn Fan von sowas seid. Definitiv. Gut, also. Uhren, wohin man schaut, war das. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber erstmal war es das von den Geschichten von der Android I.O. Ja, fast. Kommt noch ein bisschen was in den News. Ja, ihr könnt auch sicher sein, dass in den nächsten Wochen garantiert noch das ein oder andere kommt. Die Fachpresse hat sich da auch überschlagen, was da gezeigt wurde. Und auch, wie gesagt, die Mainstream-Presse hat da noch einiges zu sagen gehabt. Teilweise auch überhaupt nichts Gutes, ja. Sei es jetzt über die Proteste, die vor dem Moscone Center und auch in der Keynote waren auf einmal, ja. Da waren zwei aufgetauchte Dame und ein Herr, die hier vehement da reingeschrien haben und Google als, wie war das, wie hat er gesagt, Ein totalitäres Unternehmen, ja. Ihr arbeitet für ein totalitäres Unternehmen, hat er dem Schweizer Entwickler von Google zugerufen, der gerade auf der Bühne war. Und dass Google auch Roboter herstellt, die Menschen töten, ja. Und ja, das kann man auch gar nicht mal so von der Hand weisen, weil das wurde ja Boston Dynamics gekauft und tatsächlich werden dann Roboter hergestellt, die Menschen töten. und dann war vorne noch eine Frau, die irgendwie was hatte, was weiß ich. Also Google hat momentan in San Francisco, also in der Nähe von Mountain View halt, eben auch das sehr zu kämpfen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, da gibt's einen großen Streit, das hat sogar schon ausgeartet, dass Google-Mitarbeiter angegriffen wurden täglich, deswegen, und zwar Google hat eigene Busse gechartert, die an Haltestellen abfahren für normalen Personenverkehr, aber dort dürfen nur Google-Mitarbeiter rein. Und das hat die Bewohner jetzt dermaßen aufgebracht und mit der Zeit so arg hochgestachelt. Da gibt's so ein, zwei Leute, die stacheln die Menschen noch ganz schön auf. Ich weiß nicht, ob die von Microsoft oder Apple oder was bezahlt werden. Ja, aber egal, auf jeden Fall ist da mittlerweile eine ganze Bewegung in Gang gesetzt worden. Und das war wohl ein Grund für die Proteste dort gegen Google. Für die Daten hat sich doch kaum jemand interessiert, ja. Man interessiert sich schon für die Daten in den USA. Ne? Ja? Das ist ja der eigene Geheimdienst. Okay, also. Zu den News. Auch da gab's während der Google I/O ein schönes Update. Dieser ist nun mit HQ Streaming ausgestattet. High Quality Streaming. Und hat jetzt Chromecast Support. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen. Dieser, schade, dass es keinen Chromecast-Support gibt, aber ne, als ob die Entwickler hier regelmäßig dann Uncast hören. Ja. jetzt Chromecast-Support. Irre, sehr gut. HQ-Streaming heißt auch, man kann jetzt einstellen, ob man, wenn man im Wi-Fi-Netzwerk ist, auf dem mobilen Gerät, eben High-Quality Streaming kriegt, das heißt mit vollen 320 Kilobit pro Sekunde, das Maximale, was bei MP3 möglich ist, oder ob das sogar auch unterwegs HQ-Streaming sein soll, also wer eine klasse Datentarif hat, ja, der kann auch jetzt High-Quality Streaming unterwegs einschalten. Die anderen können auswählen, dass eben nur dann High-Quality gestreamt wird, wenn man im Wi-Fi ist. So habe ich das gemacht, das heißt also, wenn ich daheim Musik stream mit dieser und dann habe ich hier die höchste mögliche Qualität und sobald ich aus dem Wi-Fi ausgebucht bin, gibt's die normale Qualitätsstufe. Ich glaube, das ist, glaube ich, liegt bei 128 oder 160 Kilobit Sekunden, bin mir nicht mehr ganz sicher. Was ganz interessant ist, Chromecast wird auch rund erneuert. Es gibt große Software-Updates und ihr werdet es nicht glauben, ich habe gedacht, es ist ein Scherz zuerst. Ja. Ich habe dann wirklich noch ein paar Mal nachgelesen, habe sogar noch mal gewartet und habe noch mal nachgefragt. Oh. Beziehungsweise nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass in Zukunft sich Android-Handys und der Chromecast miteinander verbinden können, ohne dass man im Wi-Fi eingebucht ist. Und das geht mit Ultraschallsignalen. Und das bedeutet, dass der Chromecast die ganze Zeit schon in der Lage war, Ultraschalltöne wahrzunehmen, beziehungsweise sogar damit zu kommunizieren. Das Handy authentifiziert sich nämlich dann, macht quasi ein Handshake mit dem Chromecast, mit diesen Ultraschalltönen, ja. Und dann wird das Streaming beispielsweise von YouTube-Videos über die Cloud gestartet. Und dann hat man die Berechtigung dazu, dass es eben auf dem Fernseher läuft, von demjenigen. Also das heißt, man geht zum Beispiel zum Kumpel, der hat seinen Chromecast, der Kumpel sagt aber, nö, ich will aber dem nicht mal ein Wi-Fi-Passwort geben, ja, das sehe ich überhaupt nicht ein. Tja, was soll man da machen? Nix. Doch, es geht, ohne dass der das Wi-Fi-Passwort hat, einfach so mit Ultraschallsignalen verbinden sich die Geräte und dann kann derjenige zum Beispiel sein YouTube-Video starten und es wird angezeigt auf dem Chromecast-Gerät. Ja, Datenschutz, in Klammer, Datenschutz, Fragezeichen, riesengroß, in Klammer, war das denn schon die ganze Zeit möglich? Ja, sehr bedenklich, aber man wollen mal nicht so sein, ja. Coole Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das geht. Denn das ist in der Tat ein Problem. Also ich gebe mein Wi-Fi-Passwort nie im Leben raus, ja, das ist definitiv, und somit wäre es so etwas nicht möglich, dass mir jemand zum Beispiel mit seinem Handy dann, ach guck mal, ich habe ein cooles Video gesehen, ja, dann muss der mir erstmal die URL schicken und dann kann ich das machen die ganze Zeit. Hier wäre es dann so möglich, dass der dann trotzdem sich mit dem Chromecast verbinden kann, auch wenn ich noch keinen Chromecast habe, aber das kann sich ändern, weil ja jetzt dieser Chromecast unterstützt, und dann zack, geht es auch so. Und das ist doch ein Riesenfortschritt, finde ich. Ganz im Ernst, ganz ohne Ironie. Das meine ich jetzt wirklich ganz ohne Ironie. Das mit dem Datenschutz und ob das möglich war, die ganze Zeit, dass Google hier die so Ultraschalltöne abgegriffen hat, das wird sich dann noch zeigen. Ja. Bisher habe ich noch nichts von einer neuen Hardware gehört und das wird wohl mit dem Software-Update kommen. Von daher muss diese Möglichkeit eigentlich schon existieren. Ansonsten wäre es übel, weil dann wäre nämlich ein neues Chromecast fällig und die alten Chromecasts wären dann außen vor. Ja, aber das glaube ich nicht und es ist auch nirgends erwähnt worden. Ja. Gut, also so viel zu einem Chromecast. Ihr seht, es geht auf allen Gebieten weiter. Ja, Google will ja überall sein, ja, und die schaffen das auch, wenn es so weitergeht. Ja. nur, ich habe es heute schon in der Rios Wochensicht gesagt, omnipräsent sind die, kann Google wirklich sein. Überall jetzt. Auto, Haushalt, ja. Ach Gott, Android Home habe ich ja noch gar nicht angesprochen, ja. Aber ich glaube, das ist auch was für die nächste Sendung, weil da möchte ich auch noch was in Verbindung oder im Vergleich zu dem Arcos Home sagen, ja. Im Auto, im Fernseher, also es ist wirklich spannend. Überall will Google sein und Android vor allem. Android will überall sein, ja. Und das ist ja gut. Also man braucht keine Angst haben, denn omnipräsent ist eins, aber omnipotent, also das heißt allmächtig. Nein, das ist Google leider lange noch nicht. Ja, was heißt leider? Vielleicht zum Glück, vielleicht leider, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich in der Mainstream-Presse unreflektierte Aussagen von Politikern lese, die eigentlich nur noch anti-Google eingestellt sind. Ja. Ich bin Google-skeptisch. Ja. Das heißt, ich versuche alle möglichen Dienste eben nicht mehr bei Google zu machen, aus den Gründen, weil ich weiß eben, dass dass Google keine Möglichkeit hat in den USA, sich gegen NSA-Anfragen zu wehren. Ja. Aber trotzdem kann man nicht Google dermaßen verteufeln, wenn es dann zum Beispiel heißt, dass Google ein Monopol ist. Und da muss man alles aufweichen. Und jetzt klagt VG Media tatsächlich das so, wie ich das gesagt habe, ja, in der Rios Wohnsicht letzte Woche, glaube ich, war es. Google hat ja gesagt, okay, also ihr müsst Opt-in machen, wenn ihr bei Google News erscheinen wollt, dann müsst ihr damit einverstanden sein, dass wir kostenlos Snippets aus euren Nachrichten veröffentlichen. Das haben die meisten Redaktionen gemacht. Jetzt klagen die Redaktionen dagegen, die Google soll trotzdem zahlen, ja, und Google sagt dann natürlich, okay, dann werfen wir natürlich eure News raus, das geht nicht, ja. Wir wollen nicht zahlen und wenn ihr dann eben uns das nicht kostenlos zur Verfügung stellt, dann zeigen wir halt eure Inhalte nicht. Und jetzt will die VG Media, wie ich gesagt habe, ja, Rio der Prophet, wie ich prophezeit habe, will jetzt die VG Media klagen, dass Google verpflichtet wird, die Inhalte doch anzuzeigen und auch dafür zu bezahlen. Das heißt, man wird dazu gezwungen, etwas anzuzeigen und zu bezahlen. Geil, wenn das durchgeht, dann, ich glaube, dann mache ich irgendein Medienunternehmen auf. Ja, das ist geil. Ja, also sowas ist richtig cool. Dann verklage ich jemand, der muss mein Produkt nutzen und auch dafür zahlen. Geil. Wahnsinn. Gut. Huawei hat ein neues Handy vorgestellt. Ja, so ganz im Schatten der Google I.O. Das Honor 6. Ich glaube, ich hatte auch mal was drüber gesagt. Jetzt ist auch was hier konkret zu finden. Ja, ein 5 Zoll 1080p Display, 3 GB Arbeitsspeicher, einen neuen Kirin 920 Octa-Core Prozessor, also 8 Kerne aus 4 A15 und 4 A7 Kernen. Ja, den Huawei dem Snapdragon 805 gegenüberstellt, ja, mit Android 4.4.2 und damit auch ein richtig gutes Power-Gerät im Sortiment hat, das Honor 6. Ob das jetzt bei uns und wann das bei uns erscheint, weiß ich noch nicht genau. Die Amerikaner flehen geradezu, ja, dass das rauskommen soll. Micro-SD-Karte natürlich vorhanden. Bei 13-Megapixel-Kamera kann man auch nichts sagen, wenn die einigermaßen gut ist von der Qualität. 5-Megapixel-Front-Facing-Kamera, das ist der ultimative Kick für die Selfie-Fans. Ja? Und 16 oder 32 GB Speicher insgesamt. Sehr gut. Also auch da darf man gespannt sein. Das Huawei Honor 6 nennt sich das. Tja, die Oberfläche sieht übrigens ganz gut aus. Ja? Besser als ich gedacht habe, dass eine fremde Oberfläche aussehen könnte. Aber naja, trotzdem lieber Stock Android. Übrigens, Stock Android wird bei Android One also verpflichtend sein. Android One-Geräte haben alle Stock Android und sie werden alle direkt von Google geupdatet und nicht über Drittanbieter. Sehr gut, das ist ein Wort. Das drückt auch die Kosten für die Hersteller und es gibt eine klare Richtlinie. Ehrlich gesagt, am Schluss werden die Android One die besseren Android-Handys werden. Ja. Weil es dann nämlich das richtige Android gibt. Ja, übrigens, Sicherheitsbedenken und Android und hin und her, Sicherheitsfreigaben, ja, das ist immer wieder ein großes Problem. Deswegen hat auch Android Central nochmal die Wochenartikel veröffentlicht, ein von unzähligen Artikel über dieses Thema. Und zwar nochmal wegen den Berechtigungen beim Installieren von Apps. Ja, seid skeptisch, aber Leute, übertreibt's nicht. Überlegt euch erst, bevor ihr eine App verteufelt und eine Stern Bewertung gibt im Market. Damit macht ihr euch nämlich selbst zum Affen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel eine SMS-App, weil es auf eure Kontakte zugreift, ja, ihr mit einem Stern bewertet und schreibt, warum muss der meine Kontakte lesen? Der Entwickler, der Schuft, der Betrüger. Ja? Dann könnt ihr das nämlich ganz schnell ziemlich lächerlich machen. Aber leider ist es auch so, dass natürlich viele Apps Berechtigungen brauchen, die aber nicht ganz offensichtlich sind, warum diese Apps diese Berechtigungen brauchen. Da müsste halt der Entwickler mal ein bisschen was tun, auch was dazu schreiben. Ja? Manche tun das auch schon, finde ich sehr, sehr gut. Bei Android L wird es da auch ein paar Änderungen geben bei diesen Berechtigungen. Dort kann man nämlich offenbar Berechtigung wieder entziehen. Was allerdings dazu führen wird, dass reihenweise die Apps nicht mehr funktionieren, die eingestellt, die veröffentlicht wurden von den Entwicklern. Ja, denn manchmal ist es eben nicht ganz einzusehen, warum. Und dann entzieht man hier eine Berechtigung oder installiert sogar die ganze App nicht wegen der Berechtigung, die das Programm braucht. Deswegen genau überlegen, warum eine App beispielsweise Berechtigung haben muss. Ein Launcher, ja, der muss alles machen können. Der muss alles machen können. Ja. Da könnt ihr gleich die Berechtigung vergessen. Wenn ihr einen Launcher installiert, dann lasst ihr die Hosen runter. Ja. Dann braucht ihr nicht skeptisch zu werden. Oder eine Tastatur. Ja. Da wird gewarnt, wenn man eine neue Tastatur einschaltet, dass Daten abgegriffen werden können und dass alle Daten von dem Entwickler quasi eingesehen werden könnten. Natürlich, dann ist es doch eine Tastatur. Wenn ihr da eingibt, ja, dann wird alles, könnte theoretisch alles abgesaugt werden. Das ist doch klar. Dann müsst ihr dem Anbieter vertrauen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann dürft ihr keine andere Tastatur installieren. Ja? Und das ist auch nicht anders da bei der Google-Tastatur, die integriert ist. Ja, Google könnte theoretisch alle Eingaben, die ihr eingibt, inklusive euren Passwörtern und alles, abziehen. Ja? Und das kann jeder andere Entwickler theoretisch auch, der eine Tastatur-App schreibt. Das heißt aber nicht, dass es weder Google noch ein anderer Entwickler macht. Denn wenn das rauskommen würde, dann hätten die echt ein Problem. Ja, wirklich. Und es gibt Leute, die können sowas. durchaus mit Monitoren, Systemmonitoren im Hintergrund und so weiter rausfinden, was denn so rausgeht an Daten. Und da wäre aber die Kacke am Dampfen. Also Leute, ne? Paranoia ist cool, sie darf euch aber nicht beherrschen, ja? Deswegen nicht ganz so durchdrehen, ja? Bei den Berechtigungen. Immer überlegen, warum könnte das Programm so eine Berechtigung haben, wenn man nichts dabei steht. So sieht's aus. Gut, Leute, also, ich habe hier natürlich die Artikel nochmal verlinkt, ganz klar. Samsung Galaxy Tab S, das soll angeblich das beste Tablet-Display haben. Oh Mann, ich kann gar nicht mehr sprechen. Das es auf diesem Planeten gibt bis dato. Ja, so sieht das aus. Wer das gesagt? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Display Mate nennt sich die. Was? Display Mate? Was ist denn das? Was ist denn das Mist? Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, das ist das beste Display? Ja, doch, Display Mate, das ist eine Webseite. Juhu, geil, geil. Gut, ich habe auch was gesagt. Nein, auf jeden Fall sind die der Meinung, dass Tablet S das beste Display überhaupt ist, oder hat. Das sind 8,4 Zoll, beziehungsweise 10,5 Zoll, je nachdem, welche Version ihr nehmt. AMOLED-Display und hier schreiben die tatsächlich, dass es einen neuen Rekord für das beste Tablet-Display aufstellen soll, ja. Die beste Farbgenauigkeit, ja. Unendliche Kontrastratio, ja. Die geringste Screen-Reflexion. Und, das kann ich mir nicht vorstellen, und die geringste Helligkeitsvariation im entsprechenden Anschauungswinkel, ja, von dem Display. Und dass beide Geräte eben ein 2560x1600 Pixel Display haben. Quad HD nennt sich das Ganze. Ha! Quad HD, ist das nicht 4K? Na egal. Auf jeden Fall dann mit entweder also beim 10,5 Zoll sind es 287 und beim 8,4 Zoll 361 Pixel pro Inch. Gut. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe das Display noch nicht gesehen von den Geräten, aber ich bezweifle nicht, dass Samsung hier ein absolut Top-Display verbaut hat. Da habe ich oft schon, ist mir schon oft die Kinnlade runtergefallen, wenn ich da gedacht habe und gesehen habe, was da liegt. Dann dachte ich schon öfters, das ist ein Blatt Papier oder das ist so ein Dummy, ja, wo es nur so ein fester Ansicht hinten dran ist. Und dann nehme ich das Teil und das funktioniert das Display und dann ja. Das war dann schon beeindruckend. Googles Quick Office ist weg vom Fenster. Jawohl, das erst kürzlich in die Firmware integrierte Quick Office, das einen Haufen Platz verbraucht hat und mich tierisch genervt hat, weil ich garantiert keine Microsoft-Dokumente öffne. Ja. Mails, die so ankommen, wird sofort in den Spam-Ordner bei mir verschoben, nicht angeschaut. Die verschwindet wieder. Für mich zum Glück, für andere werden geschockt sein, ja, aber keine Panik. Die Funktionen für das Öffnen und Bearbeiten, ja, ihr habt's richtig gehört, von Microsoft Office Dokumenten werden jetzt bei den Google Docs Apps erledigt, ja, also Google Drive, ja, und die einzelnen Apps, die jetzt Google da veröffentlicht haben, die haben ja da verschiedene jetzt rausgebracht. Dafür gibt es jetzt auch eine eigene App für die Präsentationssoftware. Ja, Google Slides nennt sich das, glaube ich, jetzt. Und Google, das Quick Office wird jetzt in den nächsten Wochen verschwinden. Nein, sogar schon in wenigen Tagen soll das verschwunden sein, schreibt das Google Watch Blog. Genau. Und interessant, ne? Also ihr seht, es tut sich hier was, ne? Also Quick Office war wirklich ein Dorn im Auge. Das war das erste, was ich disabled habe an meinem Nexus. Und auch gleich hier auf meinem Pipo T9. Weil, Das brauche ich also mal überhaupt nicht. Ja. Niemals. Oder wie es Bernd das Brot sagen würde. Niemals. Ja. Android L Keyboard, der ist dafür bereits schon, das ist dafür bereits schon im Play Store. Jawohl, jemand hat tatsächlich das Keyboard aus dem Android L Release gerippt und in den Play Store gestellt. Ja. Er hat auch hier gleich wegen den Sicherheitsbedenken, wo ich eben schon angesprochen habe, klargestellt, für was die Berechtigungen gebraucht werden, ganz klar. Und er hat aber auch für die Leute, die dann immer noch sehr skeptisch sind, was auch durchaus ja, angebracht ist, ja, bei dem Entwickler, der ein Teil von einem Pre-Release-Software im Android Market oder im Play Store veröffentlicht, ja, was ist überhaupt egal, ja, vielleicht schon, kann jetzt sein, dass die Tastatur oder ist wahrscheinlich Open Source beziehungsweise Free Software. Er hat deswegen aber auch die Diff-Logs zur Verfügung gestellt, um zu schauen, was denn geändert wurde zur Original Version, die in Android L integriert ist. So, damit die Menschen eben, damit die Leute eben sehen können, dass alles damit rechten Dingen zugeht. 4,6 Punkte, ja. Also mich erinnert die Tastatur frappierend an Flexi. Meiner Meinung nach ist das Flexi. Ja. Also das sieht aus wie Flexi. Designmäßig, größenmäßig, zeichensatzmäßig. Das ist Flexi. Ich sag, das ist Flexi. Ganz einfach. Wenn nicht, dann hat Google geklaut. Und zwar gehörig geklaut bei Flexi. Ja. Guckt euch mal das genau an. Sogar die Farbe stimmt. Ja. Teilweise. Unfassbar. Gut, deswegen glaube ich, das ist also eine offizielle Kooperation zwischen Flexi und Google. Sieht schön aus. Ja, ich hoffe aber, dass die Vorhersage besser ist als die von Flexi. Genau. Sonst kommt doch wieder Swift Key drauf. Ja, Keyboard Android L, ja, zieht sich hier so die ganze Sendung. Ich sag's euch gleich, wenn ihr keinen Nexus 5 habt oder neuer, dann könnt ihr es vergessen. Dann werdet ihr Android L nicht bekommen offiziell. Ja. Ich glaube, ich schmink mir das auch ab bei meinem kürzlich erworbenen Pipo T9. Ja, ich sehe nicht, wie da die Firma so massive Änderungen umsetzen soll. Also ich warte dann noch auf KitKat 4.4, so wie viele andere Leute auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Android L auf hier umgesetzt wird. Ja. Also das ist auch wieder eine Sache bei der ganzen Geschichte. Und natürlich, das Nexus 4 ist wieder fallen gelassen worden bei Android L wie eine heiße Kartoffel. War auch zu erwarten. Da habe ich mir gar keine Illusion gemacht. Das Nexus 4 wird kein Android L offiziell bekommen. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Und also ab Nexus 5 ist nun mal so. Aber ich denke mal, man hat sich mittlerweile ja schon dran gewöhnt. Ne? Und ja, ob es andere Hersteller so machen, ich glaube, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass momentan aktuelle Geräte wie das Galaxy S5 oder das HTC One M8 Android L bekommen werden, weil eben diese Firmen meiner Meinung nach generell kein großes Interesse an Android L haben. Und das, was unten drunter liegt, hat sich nicht so stark verändert. Es ging wirklich hier hauptsächlich ums Design und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es gibt keine neuen Funktionen, es gibt nur anderes, moderneres, schöneres Aussehen. Ja, das mag zwar für die Geräte mit ähnlicher Oberfläche wie das Dock Android sehr wichtig sein, aber für Firmen wie eben Samsung oder HTC, die ihre eigenen UIs haben und die als Nonplusultra einstufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da ein großes Interesse an Android L gibt. Weil die Programme, da bin ich mir auch sicher, werden nach einer Art Anpassung kompatibel sein. Das heißt, die werden dann in ihre neuen Geräte, wird für die neuen Geräte unter KitKat vielleicht Artunterstützung aktivieren und das war's dann. Ihr werdet sehen. Google Now Live. Übersetzung ist übrigens verschoben worden. Ja, noch hier diese Woche sollte die neue Live-Übersetzungsfunktion bei Google Now starten. Das bedeutet, man startet die entsprechende Funktion und dann gibt man etwas in einer Sprache, redet einfach in einer Sprache was rein und dann wird live übersetzt quasi in eine gewünschte Sprache und somit kann man dann ganz tolle Konversationen führen, obwohl man die Sprache gar nicht beherrscht. Hoffentlich sagt dann das Handy was Richtiges und kriegt man vielleicht noch einen ins Gesicht. Ja, wenn man dann zum netten Mädel gegenüber mal was Falsches sagt, ne? Aber eine ganz tolle Sache ist das. Aber leider wurde das jetzt verschoben. Kurz vor Veröffentlichung hat das Team noch ein paar Bugs gefunden. Und jetzt wird es wahrscheinlich bis Ende Sommer dauern, bis es hier erscheint. Denn die Bugs wären so wichtig gewesen, dass sie sich eben entschlossen haben, das Ganze nochmal zu verschieben. Also ist okay, finde ich. Besser als wenn jetzt hier genau sowas passiert, wie ich eben gesagt habe, wenn irgendwas schief läuft, ja, gerade bei so einer Übersetzungsgeschichte, da ist auch der erste Eindruck sehr wichtig, wenn man da jetzt einen Satz reinredet, ja, man hat das installiert, redet einen Satz rein und dann ist die erste Übersetzung schon falsch, ja, dann legt man das ganz schnell wieder ad acta, ja, das muss einfach funktionieren, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und zwar beim ersten Mal. Gut, ja, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Wie viele Stunden haben wir schon gelabert? Oh Gott, ja, ist ganz schnell. Also umsonst habe ich mich letzte Woche aufgeregt. Natürlich, ich habe mal wieder vergessen, dass Großbritannien eben doch nicht so wirklich zu Europa gehört. Der Michael hat mir geschrieben, vielen Dank Michael für die Korrektur. Da steht nicht, dass es das LG G3 in Europa nicht in der Version mit 3 GB, 32 GB gibt. Da steht nur, dass sie nicht in Großbritannien angeboten werden. Da hat er mir auch noch einen Link dazu geschickt, danke. Die große Version gibt es für Deutschland, auch hier ein Link dazu. Und ich sag's ganz einfach mal, was soll das? Bei Amazon, ja, kann man das kriegen, die richtige Version und damit also auf jeden Fall klargestellt. Ich habe mich wieder umsonst mal aufgeregt. Tja, das kann mal passieren. Ja. Aber mein Motto: lieber einmal umsonst aufgeregt als einmal zu wenig aufgeregt. Ja, klar. Android 4.4.4 ist schon auf vielen Smartphones angekommen. Sehr erfreulich, ja. Auch damit Spike hat einen Screenshot geschickt, ja, dass es jetzt angekommen ist auf seinem Galaxy S4. Und ja, auch da muss ich sagen, ich finde es momentan wirklich schön, dass das so gut geklappt hat, so schnell auch. Ja, so sollte das eigentlich auch bei größeren Release-Versionen sein. Wie schön wäre es doch, wenn es auch so reibungslos alles klappen wird, wenn es Android L rauskommt. Ja. Übrigens nochmal was zur KitKat-Verbreitung. Insgesamt kann man momentan sich nicht beschweren, ja, über die KitKat-Verbreitung meiner Meinung nach. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass KitKat jetzt auch wieder schon einige Zeit auf dem Markt ist. Und natürlich ist jetzt das neue Android L auch wieder angekündigt. Man erwartet jetzt übrigens Ende des Jahres. Und damit müssen natürlich auch die Hersteller jetzt schon wieder auf die Tube drücken. Ja. Aber so schlimm, wie es Apple gern darstellt, ist es bei weitem nicht mehr. Also die Verbreitung von dem neuen System ist recht gut, wenn man die neuen Geräte auch berücksichtigt und nicht die alten Pappenheimer natürlich, klar. Da kann man nicht immer erwarten, dass die alle aktualisiert werden. So, dann komme ich jetzt zur App der Woche am Schluss. Ich mach's kurz und schmerzlos. Das ist ein ja ganz kurioses Prinzip. Wer kennt Nonogramme? Ja, nach einer Japanerin benannt und anlässlich eines Wettbewerbs damals wurde eben dieses japanische Nonogramm entwickelt, wo man ja sagen wir mal mit Logik, ja, Bilder, ja, malen muss, wenn man so will. Ja. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man hat eine Tabelle, ja, ein ein Blatt sozusagen. Dort sind dann entsprechend, stehen Zahlen neben dran, die markieren, wo Punkte gesetzt werden müssen oder ja, wie viel Punkte in der Zeile gesetzt werden müssen, wo Unterbrechungen sind. Ja. Zum Beispiel, wenn dort steht 3-3, dann bedeutet das, dass einmal an einer Stelle 3 Punkte gesetzt werden müssen und dann mindestens eine Stelle frei und dann wieder 3 Punkte. Ja. Und man muss halt mit Logik dann herausfinden, wo denn die Punkte jetzt richtig gesetzt werden. Und wenn man alles richtig gemacht hat, wird dann daraus auch ein Bild. Ja, am Anfang hat man natürlich keine große Hilfe dafür. Später hinaus könnte man dann schon am Motiv manchmal absehen, wie es jetzt denn weitergeht. Und somit dann eben das Bild vollenden. Aber man kann eben mit Hilfe von logischem Denken hier auf die entsprechenden Bilder kommen mit den Zahlen. So, sagen wir mal, so von der Denkweise her ist es fast schon so wie ein Sudoku. Da hat man ja auch bestimmte Zahlen und die Regel, dass es eben in einer Reihe die Zahlen von 1 bis 9 geben muss, aber jede Zahl darf nur einmal vorkommen. So. Und daraus kann man dann mit ein paar Hilfestellungen eben ein Sudoku lösen. Genau so ist es im Prinzip hier auch, nur dass man gesagt bekommt, wie viele Felder ausgemalt werden müssen in einer Reihe, ja, und mit Verbindung von anderen Reihen und so kann man dann logisch feststellen, welche Felder an welcher Position in der Reihe ausgemalt werden müssen. So, das hört sich kompliziert an, ist auch kompliziert. Wenn ihr aber anfängt damit, kommt zuerst mal ein Tutorial, das so einfach ist, dass ihr gar nicht glauben könntet, dass es irgendwann auch mal nur ansatzweise anspruchsvoll wird. Ja? Da habt ihr eine Zeile, ja, und ja, dann könnt ihr quasi, ja, das machen, ohne groß nachzudenken, ja. Aber dann, ich sag's euch, dann kommt auf einmal riesige Felder, 20 mal 20 Felder, ja, und da, ja, da muss man schon so ein bisschen kombinieren und nachdenken, ja, und das wird dann manchmal so extrem schwer, dass man auch wirklich lange braucht, für das Bild dann zu lösen. Das Gemeine ist, man kriegt auch nicht gesagt oder man kriegt keine Vorschau, wie das auszusehen hat, sondern man muss es einfach tun. Einen kleinen Hinweis, ich habe jetzt hier die Vollversion verlinkt, die kostet und zwar 3,58 €, für so viel Spielspaß ist es durchaus okay. Es gibt noch eine Color-Version, wer also nicht so auf Monochrom steht, da kann sich auch Cross Me Puzzles Color oder Cross Me Color holen. Von beiden Versionen gibt's auch eine kostenlose Version zum Testen, 20 Levels zum Testen. Bei beiden Versionen bitte ein klein wenig aufpassen, die Hints, die man im Spiel bekommen kann, die kosten. Ja? Also es ist vielleicht ein bisschen gemein, das ist, sehe ich auch hier, wird oft kritisiert in den Kommentaren, weil dann, wenn man eine App kauft, muss man auch noch die Hints dazu holen. Also das ist wirklich nicht ganz so schön, ja. Aber ich denke, dann sollte man einfach die Hints verzichten, ja, und selbst rausfinden, dann ist es auch herausfordernder und dann geht es auch. Ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Vollversion verlinkt, es gibt auch eine kostenlose Version zum Reinschnuppern. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen, perfekt, um die Zeit totzuschlagen, die man nicht hat. Und ja, wunderbar. So, Leute, das war's dann heute wieder vom Uncast. Ja, ich hoffe, ihr habt die lange Zeit durchgehalten und meine Kritik auch an einigen Google-Dingern ertragen. Ich hoffe auch, dass ihr das nicht falsch versteht. Ich finde die ganzen Sachen, die vorgestellt werden, wurden ausgesprochen genial. Nur ich habe meine Zweifel, ob sie denn in der Praxis so umgesetzt werden können oder umgesetzt werden vom Markt. Ja, das darf noch stark bezweifelt werden. Aber wie auch immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt dazu, ja, oder einfach auch nur Kritik deswegen loswerden wollt, ja, bitte nur her damit. Auf Google Plus könnt ihr mich erreichen, den Uncast unter Uncast einfach oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Uncast Community dann eingeblendet in dem erscheinenden Fenster. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen, und das sind heute eine Menge Links, findet ihr unter andcast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch den GBG-Key, wenn ihr mir eine verschlüsselte Mail schicken wollt. Und ja, auch immer daran denken, ja, andcast.thenetcast.com mit S hinten. Schon landet ihr woanders, ich sag's euch. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!